hoch die Haxen, hoch die Glaseln, unser Richtkranz muss aufs Dach. Auf die Burschen, auf die Madeln und was uns im Leben ausmacht. Das ist Heimat, das hat Wurzeln, das ist Männertradition. Nur die Chefin drum am Giebel legt allein die ersten Ziegel, da fliegt da doch die Kuh davon. Sie hat den Hammer in der Hand, sie lässt die Fetzen fliehen von 0 auf 100. Aus dem Stand, bis sie die Balken biegen. Mit ihr kannst Pferde stehen, zweimal drei Kinder kriegen. Sie hat den Hammer, Hammer, Hammer in der Hand. Sie kann schreinern, kann polieren, repariert ihr Auto selbst. Geht zum Baumarkt jeden Samstag, lasst die Drachen steigen im Herbst. Sie ist Mitglied von Vereinsheim und im Stadion Dauergast. Doch bei Nacht wird sie zu Venus und dann wusst, dass du nicht rauskommst. Da fliegt da doch die Kuh davon. Sie hat den Hammer in der Hand, sie lasst die Fetzen fliehen von 0 auf 100. Aus dem Stand, bis sie die Balken. Bis sie die Balken.